unterdrückt, das Volk in den Abgrund geschickt. Nur das Beste für die großen Wunden war eure Devise. Im Roten Osten 89, als die Wende kam, hat sich nichts für unser Volk getan. Den Glauben an ein besseres Leben längst vergessen, längst aufgegeben. Der Tag wird kommen, ihr werdet büßen für eure Schandtaten, für eure Lügen. Ihr Wendhälse, Wahrheit an der Nation, es hilft kein Flehen. Wir holen dich vom Thron. Als wurde Menschen eingesperrt, wegen irgendeiner Kleinigkeit. Doch einen Mörder lässt man freien Lauf, in Chile bekommt er sein neues Zuhause. Der Chaos wird kommen, ihr werdet büßen für eure Schandtaten, für eure Lügen. Ihr Wendhälse, Wahrheit an der Nation, es hilft kein Flehen. Wir holen dich vom Thron. Zu sehen, wie unser Volk zugrunde geht. Rauft euch zusammen für dieses Land. Seite an Seite, Hand in Hand. Der Tag wird kommen, ihr werdet büßen für eure Schandtaten, für eure Lügen. Ihr Wendhälse, Wahrheit an der Nation, es hilft kein Flehen. Der Tag wird kommen, ihr werdet büßen für eure Schandtaten, für eure Lügen. Ihr Wendhälse, Wahrheit an der Nation, es hilft kein Flehen. Wir holen dich vom Thron. Der Tag wird kommen, ihr werdet büßen für eure Schandtaten, für eure Lügen. Ihr Wendhälse, Wahrheit an der Nation, es hilft kein Flehen. Wir holen dich vom Thron.